Mein Name ist Friedrich Bode, ich bin Pastor im Ruhestand, Ostpreuße, Vertriebener. Und ich habe manchen Vortrag gehalten, bin auch eingeladen worden, aber noch nie ist mir ein Mann begegnet, der mir gleich zu Beginn, als ich herkam, eine Reihe von Büchern zeigte, die er gelesen hat oder noch vorhat zu lesen. Ja? Und da war ich fast erschlagen, nicht? Denn so viele Bücher, wie er mir da auftischte, von einem bestimmten Thema, aber die auch mich interessieren, habe ich sicherlich noch nicht gelesen. Aber das hat mich ermutigt, Ihnen heute auch einen Vortrag zuzumuten, der nicht einfach ist. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass Sie alle irgendwo belesen sind. Und Sie sind deswegen belesen, weil Sie der Meinung sind, irgendwie in Deutschland läuft das nicht richtig, man muss sich informieren. Wir brauchen wieder den Zugang zu unserer Geschichte, also zu den Wurzeln. Zurück zu den Roots, hatte man früher gesagt, bei den Schwarzen in Amerika. Und es ist auch vollkommen richtig. Und dieser Vortrag hat etwas damit zu tun, dass wir wieder zurückgehen, sozusagen in unsere Wurzeln. Ja, ich war Gründungsmitglied der Grünen in Bremen, bin dann aber ausgetreten und die wollten mich auch rausschmeißen, ich bin aber vorzeitig dann gegangen. Und ja, Großvater von 8 Enkeln, 4 Kinder. Ja, das ist das zu meiner Person. Und nun will ich mal beginnen und Ihnen mal etwas zumuten. Liebe Freunde, ich habe meine Brille nicht dabei. Ich weiß nicht, wo ich die versteckt habe im Koffer. Und es kann sein, dass ich manchmal nochmal nachgucken muss, was hier steht. Also, jeder geistige Akt hat sein spezifisches Präludium, also Vorspiel. Es handelt sich in der Regel um einen Reifungsprozess, an dessen Werdegang viele Akteure beteiligt sind. Dies gilt auch für diesen Vortrag, der als Extrakt einer längeren Abhandlung zu verstehen ist. Diese wurde angestoßen durch die abweisende Reaktion meines Ortsrates auf meine Frage, was die Herren und Damen des Ortsrates von der ungesteuerten Massenimmigration asiatischer und afrikanischer Menschen in unserem Land halten. Und ob wir uns nicht darauf einstellen müssten, angesichts der rapide ansteigenden kriminellen Übergriffe, ich wies auf die Möglichkeit eines Bürgerkrieges hin, es seien doch harmlose, bedürftige Personen, von denen keine Gefahr ausgehe, und mit den wenigen Übergriffen, die dennoch vorkommen, werde man schon fertig, hieß es dann. Diese so schlankweg zum Ausdruck gebrachte, erschreckende Ignoranz legte mir nahe, das Thema genauer unter die Lupe zu nehmen, um es dann in Form eines Schreibens dem Ortsratsvorsitzenden mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder. Ich verfasste also einen kurzen Vorspann. Das lese ich jetzt vor an meinen Ortsrat. Liebe Ortsratsmitglieder, leider verfügen unsere Bürger hierzulande nur noch über sehr flach verwurzelte Geschichtskenntnisse, was bei Ihnen augenscheinlich nicht der Fall ist. Sicherlich eine der Ursachen für die sprichwörtlich vorhandene deutsche Schlafmützigkeit und das leichtsinnige Eingehen der Deutschen auf die Mainstream-Parolen, die nur das Ziel einer vom Hass beherrschten Polarisierung der bürgerlichen Lager im Auge hat. Hier die Guten, da die Schlechten. Hier die Merkels, dort die Pegidas oder AfDlers. So schon geschehen nach 1918 bis in unsere Gegenwart. Sind etwa die mörderischen Zustände nach dem Ersten Weltkrieg, die Hunderttausende von Deutschen noch nach der Niederlage das Leben kostete, noch bekannt? Weil nur wenige von uns über ein historisch weit in die Vergangenheit reichendes Wissen verfügen, konnte sich die Schwindsucht eines einst sehr wohl vorhandenen kritischen politischen Selbstbewusstseins ausbreiten. Unsere Bürger sind so dem jahrtausendalten Spiel des Divident Impera, des Teile und Herrsche, nahezu wehrlos ausgeliefert. Sie durchschauen nicht, dass ihr Vertrauen durch die Spitzenpolitiker und deren Lobbyisten schamlos ausgenutzt wird, deren pausenlose Sprachrohr die Blödzeitung bilden. Wer kennt denn heute noch den Namen Cassandra und seine symbolische Bedeutung? Cassandra war eine trojanische Seherin, die den Untergang Trojas voraussagte und davor warnte, das von den Griechen gebaute hölzerne Pferd in die Stadtmauern Trojas zu ziehen. Für ihre eindringlichen Warnungen wurde sie geächtet. Ihr ging es wie den Propheten des Alten Testamentes, Jesus Christus und sehr vielen Denkern überall auf der Welt, die mahnend ihre Stimme gegen das verderbliche Treiben der politischen Machteliten erhoben hatten. Einer von ihnen war Albert Schweitzer. Ich schloss den einleitenden Vorstand mit den Worten: Wer seine Geschichte nicht kennt, keinen ehrenden und bewundernden Zugang zu dem geistigen und materiellen Erbe der Ahnen pflegt, dem wird die Zukunft durch Fremdbestimmung verbaut. Als Leitsatz für die nachfolgende Abhandlung wählte ich den Vers 31 folgend aus dem 8. Kapitel des Johannesevangeliums. Johannes 8, 31 folgende: Wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Als ehemaliges Mitglied des Kreisverbandes Bündnis 90, die Grünen, nun intensiv beschäftigt mit der Invasion asiatischer und afrikanischer Flüchtlinge, war ich bass erstaunt über die sich für mich überraschend auftunenden antideutschen, krass rassistischen Äußerungen grüner Spitzenpolitiker, die alle in einem Zusammenhang mit den Migrantenströmen zu sehen sind. Es handelt sich dabei vermutlich um verdeckte Machenschaften antideutscher Kräfte in der hohen Politik. Man denke doch nur an die Aussprüche führender grüner Politiker wie Claudia Roth, Jürgen Trittin, Joschka Fischer und Sam Özdemir. Oder einer anderen Politikerkaste. Wie äußerte sich zum Thema der Spitzenpolitiker Jürgen Trittin schon lange vor dem Migranten-Tsunami? Am 2.1.2005 in der Frankfurter Rundschau: Deutschland verschwindet jeden Tag immer mehr und das finde ich einfach großartig. Trittin. Trittin hat das gesagt. Ja. Wenn auch die anderen Parteien nicht so auffällig und unverschämt antideutsch auftraten, so ist doch ihr gegenwärtiges Verhalten klar gegen die Lebensinteressen unseres Volkes gerichtet. Seine kulturelle und physische Substanz beabsichtigen sie offensichtlich bis zur Unkenntlichkeit zu verdünnen durch einen regellosen, ungesteuerten, deutlich dem gleitenden Asylgesetz, dem geltenden, geltenden Asylgesetz widersprechenden Zustrom von Flüchtlingen. Was wir heute erleben, ist in der Tat ein in der Weltgeschichte einzigartiger, allerdings von langer Hand geplanter Vorgang. Einmalig insofern, dass eine sich immer mehr abzeichnende, gezielt kulturelle und physische Auslöschung eines alten, hochstehenden, christlichen, Moralwerten verpflichteten Kulturvolkes in der Mitte Europas stattfindet, und zwar von deren gewählten Vertretern. Es handelt sich hier offenbar um angeblich christlich absolut unkoschere Vertreter, also Wölfe im Schafspelz, in der hohen Politik. Sie haben sich in die Schaltstellen der Macht eingeschlichen und missbrauchen fortgesetzt ihren Amtseid. Das ist eine nicht zu überbietende kriminelle Aberwitzigkeit, die hinsichtlich Deutschlands in der Geschichte der Menschheit ein historisches Unikat darstellt. Schauen wir im Vergleich dazu auf unsere nationalstolzen polnischen Nachbarn. Sie lassen keine Flüchtlinge in ihr Land. Da kann Vizekanzler Gabriel in Richtung der anderen Nationalstaaten noch so viel drohen. Die Polen lässt das kalt. Die Polen wollen es um jeden Preis verhindern, dass ihre zum Teil sehr leidvolle Geschichte und Kultur durch eine von außen aufgedrückte, gewaltsame kulturelle Entfremdung bis zur Unkenntlichkeit verzerrt und weitgehend ausgelöscht wird. Die polnische Regierung steht hinter dem polnischen Volk. Sie hält ihre Grenzen dicht. Wenn doch noch Flüchtlinge auf ihr Territorium geraten, dauert es nicht lange, dann ziehen es die Flüchtlinge aufgrund der polnischen grünen Nichtwillkommensbehandlung vor, die deutsche Hängematte aufzusuchen. Und was tut unsere Regierung bzw. Frau Merkel? Sie ermuntert alle Welt, zu uns ins Land zu strömen. Welch ein hochverräterischer Wahnsinn. Es fragt sich exakt an dieser Stelle, erstens, wohin sich unser Nationalstolz als unbeugsame, widerstandsfähige Immunkraft nicht nur zur Bewahrung unserer kulturellen Errungenschaften und Eigenarten verflüchtigte, sondern auch zweitens, wie wir einer derartigen von der hohen Politik offensichtlich zielstrebig eingeleiteten Zersetzung unserer Volksgemeinschaft mit all ihren sozialen Errungenschaften wirksam entgegentreten können. Wie kann es sein, dass ungesteuerten Menschenmassen fremder Kulturen über Nacht, die unsere Grenzen, also über die Grenzen unserer Heimat ins Land strömen und in unseren Leitmedien nicht in aller Klarheit schonungslos darüber informiert wird, wer verantwortlich ist für durch die permanenten Kriege entwurzelten Menschenmassen im Nahen Osten, in Afrika, in Afghanistan und anderswo. Das eingehende intensive Studium der historischen Abläufe der letzten 150 Jahre lässt nur den einen Schluss zu. Nichts war bis heute ganz aktuell dem blinden Zufall überlassen. Demnach war das große, sich jetzt materialisierende Chaos von langer Hand geplant. Das zugängliche, historisch gesicherte Material veranlasst die Frage, wussten unsere jetzt amtierenden Politiker in höchsten Stellungen etwa nicht, dass die über Jahrhunderte gepflegten geopolitischen Wahnideen der europäischen kolonialen Machteliten beide Weltkriege gegen Deutschland gezielt herbeigeführt haben und nach dem Zweiten Weltkrieg die Kriegsfurie weltweit munter in Gang gehalten haben? Wozu wählen wir Parlamentarier, wenn diese nicht in der Lage sind, entschlossen diesen wahnsinnigen kriegstreiberischen Nationen die Gefolgschaft zu verweigern? Wozu wählen? Ja, nun stehen unsere Volksvertreter aller Couleur vor einem sich immer mehr ausdehnenden Scherbenhaufen, bei dem es dann nicht in allzu ferner Zukunft heißt, rette sich, wer kann. Nicht nur ich stelle fest, der Bürgerkrieg befindet sich im Status Nascendi. Es dämmert die Zeit, der Bürger wehren wieder auf. Ich habe gehört von Sascha, dass an dieser Stelle Dr. Udo Ulf Kötter gesprochen hat. Er hat das gleiche Thema gehabt. Um diesen bei genauerem Hinsehen sich schon lange abzeichnenden Desaster wirkungsvoll entgegentreten und so in geordnete Bahnen zu drängen, bedarf es Unmengen an finanziellen Mitteln auf allen Ebenen. Aber selbst wenn vorhanden, reichen diese nicht aus, da durch eine gezielte, verfehlte Bildungspolitik und durch eine ebenso angesetzte Personalausdünnung in allen sozialen Bereichen ein Fachkräftemangel herbeigeführt wurde, der sich nicht von heute auf morgen beseitigen lässt. Schon gar nicht durch die Einstellung unterqualifizierter Kräfte. Hier lässt sich das Kaninchen nicht aus dem Zylinder zaubern. Welch ein Irrwitz offenbart sich da vor unseren Augen. Jahrzehntelang tönte es in allen Medien, auf allen Kanälen, sparen, sparen, damit der Staat durch die Schuldenfalle nicht handlungsunfähig wird. Auf einmal schüttet Herr Schäuble Milliarden aus seinem Zylinder auf den Markt für den willkommenen Gruß der Migranten an die Migranten. Fragen wir uns noch einmal, ist dies nicht ein untrügliches Zeichen und unübersehbarer Hinweis auf ein gewolltes, von langer politischer Hand geplantes Chaos, das uns als uraltes Kulturvolk endlich in den Abgrund stürzen soll, nachdem wir aus der Asche von zwei Weltkriegen wieder in unglaublich kurzer Zeit als Phönix emporgestiegen sind? Bedenken und diskutieren wir diese Frage untereinander, und zwar gründlich in allen Facetten vorbehaltlos. Diese Abhandlung bemüht sich mit seinen belegten Hinweisen darum, dazu den Anstoß zu geben. Schauen wir uns genauer an, welche Menschen ungehindert unsere von Gott überantworteten Grenzen, wiederhole, die Grenzen sind uns von Gott überantwortet worden. Es ist unsere Pflicht, sie zu halten. Massenhaft gewollt von der hohen Politik ungehindert überschreiten. Es lässt sich doch nicht leugnen, die Bilder der illegal grenzüberschreitenden Migrantenmassen, die uns die offizielle Berichterstattung täglich vor Augen führt, zeigen in der überwiegenden Mehrzahl gut genährte junge Männer und Jugendliche. Es handelt sich daher um junge Männer, die durch endlose Kriege und ein schier endloses, aussichtsloses Lagerleben gestählt, emotional abgehärtet, dadurch brutalisiert, demnach lebenslang traumatisiert wurden. Es sind nicht die aus unserer leidvollen Geschichte bekannten, abgezehrten, verelendeten, durch einen monatelang entbehrungsreichen Trick heruntergekommenen, zerlumpten, ausgehungerten Gestalten wie die deutschen Ostvertriebenen, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, die in einem durch Kriegseinwirkung zerstörten, ausgebluteten Rumpf Deutschland aufgenommen und dort untergebracht werden mussten. Meine Familie gehörte auch dazu. Sehen Sie bitte genau hin, was Ihnen die Bildschirme bieten. Es sind Massen von jungen, gut genährten, allenthalben mit Smartphones versehenen Männern und Jugendlichen. Was finden diese Massen der jungen Flüchtlinge hier vor? Wem begegnen sie? Sagen wir es pointiert. Ehemalige Kindersoldaten aus Afrika, durch ständige Kampfhandlung seelisch abgestumpfte junge Männer aus Syrien, im Irak oder Afghanistan, haben wenig Verständnis für das deutsche oder europäische, für die Wohlstandsweicheier. Also werden in den Augen dieser über Generationen durch die Industrienation entwurzelten, gehärteten Desperados die ihnen entgegenkommenden Gutmenschen verächtlich als Weicheier abgetan. Sie werden von ihnen als Blindfüchse eingeschätzt und in ihren Augen dann auch zu Recht gewissenlos übervorteilt. Weil diese Weicheier keine Ahnung haben, was das Leben in den Flüchtlingslagern zum Schutz der eigenen Großfamilie täglich an härtesten Anforderungen von früh auf an jeden Jugendlichen stellte, in einem Kampf auf Leben und Tod, für Lebensmittel, trinkbares Wasser, Kleidung und ein trockenes Dach über dem Kopf. Kampferprobte Tradition stößt auf absterbende, traditionsentleerte, sinnenentleerte Zivilisation. Kann es nicht sein, dass der aus Syrien oder aus Afghanistan stammende, an Waffen und dem Umgang mit Sprengfallen geschulte junge Mann unsere Gesellschaft als ein Absterbender erlebt, die er beim genaueren Hinsehen daher als nicht vollwertig ansehen kann oder willens ist, dies zu tun. Des Weiteren beobachtet der aufmerksame junge Flüchtling einen Autoritätsverfall in unserer Wohlstandsgesellschaft, die ihn ebenfalls dazu veranlasst, unsere Kultur als abstoßend zu erleben. Die jungen Männer, egal woher sie stammen, aus Afrika oder dem Nahen oder Mittleren Osten, hegen in ihrem Herzen eine traditionelle, ungebrochene Hochachtung von alten Menschen in ihrem Stamm, ihrer Großfamilie oder dem Clan. Für einen jungen Migranten ist es undenkbar, zu Hause nicht auf die Eltern und die Alten zu hören. Diese Hochachtung werden Sie hier nicht antreffen. Sie können zum Beispiel nicht nachvollziehen, dass in der Wohlstandsgesellschaft die Großeltern in Pflegeheime abgeschoben werden. Ein Wirtsvolk, das so achtlos mit seinen Alten umgeht, wird von dem Migranten vermutlich als moralisch verwerflich betrachtet. Er kann dieser Gesellschaft daher nicht mit der gebotenen Ehrerbietung begegnen. Er folgert bewusst oder unbewusst, dass es bei uns keinen Überlebenswillen mehr gibt. Ich möchte diesen Satz noch einmal wiederholen. Also, das ist wirklich wahnsinnig. Er folgert bewusst oder unbewusst, dass es bei uns keinen Überlebenswillen mehr gibt. Denn er findet hier kein sichtbares Anzeichen einer erkämpften, demnach gelebten Tradition vor. Eine Tradition, die narrativ immer wieder von den ehrwürdigen Alten seines Stammes neu belebt und zu kraftvollen Bewährungen den Jungen überantwortet wird und koste es ihr Leben. Hauptsache aber ihre Ehre nicht. Ist es nicht das bewundernswerte Verdienst Ihrer seit Generation, bitte hören Sie genau zu, was ich jetzt sage. Ist es nicht das bewundernswerte Verdienst Ihrer seit Generation von den Kolonialmächten geschundenen Alten, dass Sie Ihre eigene Geschichte trotz flächendeckender Zerstörung durch die Kriegsfurie nicht mammonistisch auflösten und veramerikanisiert versanden ließen, wie wir bei uns und nach dem Zweiten Weltkrieg? Wurden etwa die Verdienste leidvollen Erfahrungen und tapferen ertragenen Leiden unserer Alten dagegen nicht weitgehend achtlos übergangen? Die Japaner zum Beispiel vergaßen Hiroshima und die Kriegsverbrecherprozesse der Alliierten nicht. Zitat: Am 15. Jahrestag der Atombombenabwürfe weihten sie als ein großes, den Vereinigten Staaten zugewandtes Mahnmal für die auf Befehl des Kriegsverbrechertribunals hingerichteten japanischen Staatsmännern ein. Das steht im aufschlussreichen Gegensatz zur Gleichgültigkeit der westdeutschen Regierung gegenüber den Nürnberger Prozessen. Unsere Alten und ihre kulturelle geschichtliche Verwurzelung wurde eben nicht gewürdigt. Haben unsere Alten nicht die schrecklichste Kriegsfurie in der Menschheitsgeschichte erlitten und sich doch wieder tatkräftig und tapfer aufgerafft, um den holocaustartigen Horror des Krieges zu beseitigen? Kam die seelische Kraft dazu nicht aus dem tiefgründigen Wissen und Weisheit einer jahrtausendalten Kultur, aus der immer wieder grünende Kräfte hervorbrachen? Zu einer kulturellen Selbstbehauptung und Entfaltung, die in der Lage war, dem von den Feindmächten verhängten Chaos wirksam entgegenzutreten? Wer hat uns erniedrigt und unser traditionelles Geschichtsbild beraubt? Warum trauten wir uns nicht zu, was den Japanern am Herzen lag und was sie durchsetzten? Gehen wir dieser Frage nun nach. Dieser an jedem Volk vorhandene kulturelle Selbstbehauptungswille wurde unseren Alten durch einen von der Siegerjustiz verordneten, auf Geschichtsfälschung beruhenden Schuldkomplex weitgehend aberzogen, sprichwörtlich abgewürgt. Unsere Alten mussten sich daher den kollektiven Vorwurf als Kriegsverbrecher von der nachfolgenden Generation gefallen lassen. Sie konnten sich dagegen nicht wehren. Ich darf jetzt hier mal eine kleine Parenthese einschieben. Aus meinem familiären Bereich. Also mein Vater war ein hoch angesiedelter Ministerialbeamter im Dritten Reich. Das habe ich akustisch nicht. Mein Vater war ein hoch angesiedelter Ministerialbeamter. Er war für die Studenten in Königsberg zusteckt, Bildungsarbeit. Er hat nie darüber gesprochen, über diese, was geschehen ist. Wir haben nur einmal kurz, sagte, wir wussten nichts mit diesem 9.11., dieser Kristallnacht. Das hat Hitler sicherlich nicht gewusst, das hätte er auch nicht geduldet. Das ist das Einzige, was er mal gesagt hat. Und dann sagt er noch, ja, wenn Versailles nicht gewesen wäre, wären wir auch kein Hitler gekommen. Hat er ja recht gehabt, gar keine Frage. Mein Vater war ein fröhlicher Mensch. Ja, er konnte richtig gut trinken. Ja, so, das gehörte dazu manchmal. Ja, so. Er war sportlich, ja, guter Tänzer. Ich habe meinen Vater erlebt, praktisch mit einer unterschwelligen Depression. Wir Kinder haben gefragt, immer wieder mal ein bisschen, aber dann haben wir es auch sein gelassen. Ja. Nachdem ich mich nun auch gewandelt habe in meinem Geschichtsbewusstsein, ist mir die Traurigkeit meines Vaters plötzlich unheimlich aufs Gemüt geschlagen. Er hat gesehen, wie dieses prachtvolle Deutsche Reich zerstört wurde. Und wir haben das nicht gewusst. Wir konnten mit dieser Depression nicht umgehen. Wir haben sie nicht hinterfragt. Weil ich habe ja das gleiche Weltbild gehabt, was heute überall verbreitet ist in Deutschland, in den Schulen und so weiter und so fort. Ich hatte immer das Gefühl, mein Vater ist irgendwie schuld daran. Ja? Heute denke ich anders. Heute denke ich so wie Alfred Schäfer und wie Monika Schäfer. Ja? Das ist unglaublich. Nur das zu Ihrer Information. Wie es dazu kam, wollen wir uns nun genau ansehen. Nationen entwickelten im Laufe ihrer Geschichte einen ausgeprägten, das haben wir schon gehabt, besiegte Völker, ah nein, das haben wir nicht. Nationen entwickelten im Laufe ihrer Geschichte einen ausgeprägten Sinn für ihre Kräfte und Aufgaben im Vergleich zu den sie umgebenden Völkern. Jede Nation legte Wert auf ein eigenes Narrativ hinsichtlich ihres gottgewollten Ursprungs und der in ihrer Geschichte ruhmvoll überwundenen Gefährdungen im Sinne viel Feind, viel Ehr, so der berühmte Landsknechtführer Georg von Frundsberg. Besiegte Völker überließ man ihrer eigenen Kultur, die Pflege ihres Geschichtsbildes, sofern sie ihren ihnen auferlegten Tribut pünktlich entrichteten. Es gab auch Völker, die dem obsiegenden Volk einverleibt wurden und somit aus der Geschichte verschwanden. Das gleiche Verschwinden zeigte sich bei den siegenden Stämmen, wenn sie mit der Kultur des besiegten Volkes verschmolzen sind. Nicht? Zum Beispiel die Franken haben sich da viel von der römischen Kultur genommen. In Frankreich damals. Doch in der jahrtausendalten Menschheitsgeschichte werden wir vergeblich nach Hinweisen auf einen dem unterlegenen Volk auferlegten Schuldkomplex suchen. Auch von Kriegsverbrechern ist nirgends die Rede. Die Römer ließen die Ägypter Ägypter sein, die Griechen, die Juden, die Juden. Häufig wurden die führenden Häupter des besiegten Volkes entweder in Geiselhaft genommen oder den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Kann man ja machen. Von dort her gesehen bildete der Diktatfrieden von Versailles und der Verlauf des schändlichen, das allgemeine Völkerrecht missachtende IMT nach Ende des Zweiten Weltkrieges ein absolutes Novum in der Geschichte der Menschheit. Da. Was im Deutschen Reich unzählige sich befehdende Kleinstaaten, der 30-jährige Krieg und zwei verlorene Weltkriege nicht schafften, schaffte nach dem Zweiten Weltkrieg der Gott Mammon. Er war gedacht als Kompensation des weitgehend aberzogenen, kulturell und historisch ausgerichteten gemeinsinnigen Selbstbehauptungswillen, und zwar als deutsches Volk. Der tröstliche, ehrenhafte Rückgriff auf Tradition und Geschichte war blockiert und verschattet durch den Vorwurf der alleinigen Kriegsschuld, weil dieser nationale Gemeinsinn durch alliierte Geschichtsrezeptur verdrängt wurde, wurden alle Kräfte unserer Alten für den Wiederaufbau des in Schutt und Asche gelegten Rumpfstaates gebündelt, um die Millionen Ortsvertriebene mit Nahrung und einem Obdach zu versorgen. Auferstanden aus Ruinen tönte es im ersten Vers der DDR-Hymne. Es war in der Tat eine erstaunlich schnelle Auferstehung, eine Leistung, die es so in der Geschichte der Völker nicht gegeben hat. Die Amerikaner hatten eine Delegation, eine kleine Parenthese, nach Deutschland geschickt von Kommission von Architekten. Die sollten bitte mal nachforschen, wie lange Deutschland braucht, um die zerstörten Städte wieder aufzubauen. Sie kam zurück mit dem Ergebnis 200 Jahre. Ich habe die Trümmerfäller noch erlebt. Helfen auch hier alle. Und 1980 war eigentlich alles bereinigt. Weitgehend. Wir haben noch in Trümmern gespielt, aber 1980 war alles klar. Das heißt also, 40 Jahre, nein, schon 35 Jahre. Eine unglaubliche Leistung. Parallel zu diesem Kraftaufwand des deutschen Volkes waren die Alliierten emsig unter der Federführung der USA bemüht, das Volk, das sich schuldbeladen nicht zu sich selbst bekennen wagte und konnte, durch eine weitere alle Lebensbereiche der Deutschen durchdringende Propaganda zu veramerikanisieren. Dazu dienten ihnen die Medienhoheit in Film, Rundfunk und zahllose Printmedien, deren Inhalte eigens daraufhin abgestimmt wurden. Freie deutsche Medien wurden nicht zugelassen. Folge dieser abgeschmackten Hollywoodisierung durch Werbung und Bild und Ton war ein triebhaft ausgerichteter, machohafter Egoismus à la Wildwestmasche, der den bis dahin vorherrschenden, kulturschaffend innovativen Gemeinsinn unseres Volkes verdrängte. Die Folge wiederum davon war, dass der ursprünglich sprichwörtlich an Ordnung und Pflicht gebundene Familiensinn der Deutschen sich langsam auflöste und sich ebenfalls veramerikanisierte. Die Zahl der Scheidungen stieg besonders in den Städten sprunghaft an. Der monetär zu erreichende und erreichte Wohlstand legte einer hohen Anzahl von Ehepaaren nahe, sich der Mühe der Aufzucht und Erziehung von Kindern zu entziehen oder sie beließen es bei einem Kind. Die Kleinfamilie stellte sich immer häufiger als Patchwork-Familie dar, ohne ein festes, orientierunggebendes Rollenschema der erziehenden Bezugsperson. Stolz schützende, kinderreiche Großfamilien wie ehedem verschwanden nahezu vollständig von der Bildfläche. Dass die von Amerika herkommende Drogensucht auch bei den deutschen Jugendlichen Einzug hielt und verheerende Auswirkungen zeitigte, wird keiner bestreiten. Als Dealer treten heute sehr häufig schwarze Migranten in Erscheinung. Wenn man die moralische Kraft eines Volkes gänzlich untergraben will, dann sorge man obendrein für eine frühzeitig leistungsorientierte, also konsumatisch libertäre Sexualität. Das in den letzten beiden Abschnitten gezeichnete Bild muss auf dem muslimischen und christlichen Orientalen abstoßend, ja geradezu ekelerregend und beschämend wirken. Und das, meine Damen und Herren, zu Recht. Es gehört, wie bereits angedeutet, außerdem zu den gewollten Hauptmerkmalen einer Konsumgesellschaft, dass sie gesichts- und geschichtslos ist. Jeder denkt nur an sich, das Selbstbewusstsein definiert sich von den erworbenen Gegenständen her. Der Gott Mammon verträgt eben keine Verlierer. Wer so ausgerichtet ist, kann für unsere Alten und deren Erfahrungsschatz und Erlebnisse keine grundlegende und weiterführende Achtung und Ehrerbietung mehr aufbringen. Deren gelebte und erlittene Geschichte kann nicht als Warnung oder Ermutigung ausgewertet werden. Wie passen die sich häufenden Amokläufe in unserer Zeit zu diesem Bild? haben Sie mal darüber nachgedacht, dass diese Konsumgesellschaft in ihrer Sinnentleerung sich auch selbst zerlegt, zeigen unter anderem bei uns die sich häufenden Amokläufe zum Beispiel. So gesehen in Erfurt und Winden mit nahezu 30 Todesopfern. Ein Amoklauf gegen die eigene Gemeinschaft ist für einen muslimischen Iraker oder syrischen Christen einfach undenkbar. Bitte beachten Sie, Selbstmordattentäter als glühende Aspiranten auf das Paradies sind keine seelisch verwahrlosten Amokläufer. Die Generation vor uns, geprägt von einem historisch gewachsenen, verpflichtenden, sinnschaffenden Gemeinsinn, kannten die Amokläufe ebenfalls nicht. Die übrigens in den in der Geschichte der Menschheit erst flach verwurzelten und sich weltweit anpreisenden USA seit Jahrzehnten zum Alltag gehören, so der Warren-Hinkel-Report aus dem Jahre 1970. Dies alles zusammengenommen offenbart dem scharfsinnigen Migranten eine moderne Gesellschaft, die beim genauen Hinsehen bar einer jeglichen traditionell abgesicherten und stolzen, vitalen Selbstachtung und eines entsprechenden Selbstbehauptungswillens ist. Wie konnte es zu einer so umfassenden Schwächung des deutschen Selbstbehauptungswillens und Selbstbewusstseins kommen? Um das zu verstehen, dann nehmen wir daher nochmals eine Zeitreise in die Vergangenheit der Geschehnisse nach dem Zweiten Weltkrieg, wie sie sich dem heutigen Betrachter nach Öffnung einiger Archive darstellen. Seit jeher ist es üblich, dass der Sieger die Geschichte in seinem Sinne umschreibt. So verfuhren die Sieger entsprechend nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie ließen nur Dokumente für die BRD-Bildungsanstalten zu, mit denen der deutschen Reichsregierung die Hinführung zum und der Ausbruch zum Zweiten Weltkrieg angelastet werden konnten. Entlastende Dokumente oder Dokumente, aus denen sich die perfide kriegstreiberische Politik der Alliierten schon lange im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs beweiskräftig unzweifelhaft belegen ließ, wurden beim Nürnberger Kriegstribunal IMT von vornherein allerdings völkerrechtswidrig ausgeschlossen. Dass die IMT-Justiz sich daher als eine reine Rachejustiz aufführte, belegt erschütternd eine Notiz im Tagebuch meines Vaters aus dem Jahr 1947. Dort schreibt er, dass 10 Offiziere der Waffen-SS ohne Gerichtsverfahren unmittelbar nach ihrer Gefangennahme erschossen wurden, obwohl die von ihnen zuvor gefangen genommenen amerikanischen Offiziere heftig dagegen protestierten mit dem Hinweis, in deutscher Gefangenschaft durch diese Offiziere vorschriftsmäßig vorbildlich ehrenhaft behandelt worden zu sein. Ein weiterer Beleg für die reine Rachejustiz war das Schaffen von Ex-Post-Facto-Gesetzen. Das heißt, die angeklagten deutschen Persönlichkeiten wurden für Verbrechen verurteilt, für die es gar keine Gesetze gab. Als diese angeblich verübt wurden. Wenn ich eine kleine Pause machen soll, dann sagen Sie Bescheid. Ja? Sonst lese ich einfach weiter. Okay? Nach Abschluss der IMT-Prozesse ging das Aktenvernichten weiter. Es wurden darüber hinaus Schwärzungen bzw. Fälschungen vorgenommen, die sich später peinlicherweise als solche auch herausstellten. So konnte sich das Konstrukt der Siegermächte an der alleinigen Schuld der deutschen Reichsregierung am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, ähnlich wie im Versailler Diktatfrieden, Jahrzehnte halten und tief eingraben in die deutschen Gemüter, um dort zu einem allumfassenden Schuldkomplex verankert zu gehen. Das aber alleine genügte den Sieger nicht. Und nach dem Ersten Weltkrieg verfügte die damalige noch intakte Reichsregierung frei und souverän über ihre Dokumente und Archive. Aus diesen Materialien ließen sich unschwer der Nachweis erbringen, dass auch den damaligen Siegermächten ein erheblicher Anteil am Zustandekommen des Ersten Weltkrieges nicht abgesprochen werden konnte. Den Fehler von damals wollten die Alliierten nun nicht wiederholen. Schlauer geworden gingen sie sofort nach der Kapitulation dazu über, flächendeckend aus den deutschen Bibliotheken historische Bücher und Schriften zu entfernen, zu verbrennen, aus denen sich beweiskräftig herleiten ließ, dass schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch Einkreisung eine endgültige Vernichtung der monarchischen Mittelmächte beabsichtigt war. Wurden ungefähr 50.000 Bücher verbrannt bzw. vernichtet. Frankreichs Aufgabe damals war es, Russland mit ins Boot zu holen, Russland also den Mittelmächten abspenstig zu machen, um so die Einkreisung strategisch abzuschließen. Davor hatte Bismarck als Kommissar eindringlich gewarnt. Diese schon sehr früh, Ende des 19. Jahrhunderts, einsetzende Einkreisungspolitik gegenüber den monarchischen Achsenmächten wurde begleitet von einer scheußlichen Hetzpropaganda gegen Deutschland. Die Deutschen wurden als die Hunden verschrien, die es kreuzzugsartig zu vernichten galt. Derartige offizielle rassistische Hetztiraden wird man auf deutscher Seite vergeblich suchen. Jetzt wieder aus meinem persönlichen Bereich, Familie. Meine Frau ist Russin und wir sprachen so über diese ganzen geschichtlichen Zusammenhänge und so. Und ich sagte ihr, du hör mal, bei euch hat es eine fürchterliche Propaganda gegeben, ja, gegen die Deutschen, Westalliierten auch, schreckliche Dinge. Das hat es bei uns nicht gegeben. Gar nicht. Und dann sagte meine Frau auf einmal, dann wart ihr doch bessere Menschen als wir. Denn wir hatten ein Spiel, Hitler beim Schwanzfang. Als Kinder hatte das gespielt. Das hat es bei uns nicht gegeben. An dem alliiert verordneten Schicksal Deutschlands erkennt man die ewig geltende Macht der Moral, die einer für sich ohne Gegenwehr beanspruchen kann. Damit beherrscht er das Feld der Einflussnahme und die von ihm gewollten Denkschablonen. Die Alliierten waren nach dem Zweiten Weltkrieg also bestrebt, diesmal als die unanfechtbaren moralischen Saubermänner in die Geschichte für immer und ewig einzugehen. Die vermieden es daher auch, mit Deutschland einen Friedensvertrag abzuschließen bis heute. Um diese Absicht auch zu perfektionieren, sorgten sie nach der Entfernung des sie belastenden historischen Materials ganz schnell dafür, nur die Historiker und Lehrer im Amt und Würden zuzulassen, zu alimentieren und durch Einladung in die USA zu hofieren, die sich ihrem Geschichtsdiktat willig beugten und es nicht hinterfragten, wie es sich für unabhängige Historiker gehört hätte. Diese alimentierten Historiker vermieden es, um ihrer Karriere willen, auf den freien Zugang zu den Archiven der Alliierten, zum Beispiel den des IMT, für ihre wissenschaftliche Aufarbeitung der Vorkriegs-, Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegsgeschehens unmissverständlich und nachhaltig. Einer meiner Verwandten war einer dieser Historiker. Gleichfalls sorgten die Alliierten dafür, dass über die von ihnen eingesetzten und kontrollierten Bildungsbehörden und Einrichtungen ihr Geschichtsbild an Universitäten, Schulen verpflichtend festgeschrieben. Hatten wir heute darüber gesprochen. Ihre Enkel. Nun verstehen wir auch, dass so nicht nur zwingend ein Schuldkomplex für die geschlagene deutsche Nation festgeschrieben wurde, sondern dass die Generationen gezielt gegeneinander gehetzt wurden. Väter und Mütter mussten sich ständig rechtfertigen. Dafür, dass sie nichts gewusst hätten, von den Nazi-Gräueln. Ein weiterer Effekt dieses in der Seele der Deutschen verankerten Schuldkomplexes war die damit verbundene Zurückdrängung und Überschattung ihrer jahrtausendalten wunderbaren Kulturgeschichte mit ihrem Hohen und Tief, mit ihren Höhen und Tiefen. Alles, was daraus übrig blieb und gebetsmühlenartig gegenwärtig vermehrt, wiederholt wurde, war die Barbarei des Dritten Reiches in unzähligen Veröffentlichungen, sei es in Romanaufsätzen, Feuilletons oder in Talkshows, in Lesungen im Radio, werden das Dritte Reich und die Figur Hitlers als abschreckendes Beispiel immer wieder als Geist aus der Flasche hervorgezaubert oder zumindest gestreift. Ich weiß nicht, ob Sie morgens mal sich so Romane anhören, so um 8:30 bis 9 Uhr, Norddeutscher Rundfunk und so weiter. Immer kommt ein Roman, wo ein jüdisches Schicksal in irgendeiner Weise beschrieben wird. So Scheiße hört man sich ja gar nicht an. Bitte? Naja, okay. Ich meine, selbst 70 Jahre nach Kriegsende vergeht kein Abend, an dem nicht die Torheit und die Gräuel des Dritten Reiches thematisiert werden. Dies war 20 Jahre nach dem Kriegsende so häufig nicht der Fall. Durch diese permanente Berieselung, durch die Untat des Naziregimes, wurden besonders die akademischen Kreise und Schleichen allmählich so umfassend und eingehend literarisch indoktriniert, dass sie sich zu Wächtern dieses Schuldkomplexes aufzuspielen begannen und sich zu dieser Rolle auch berufen fühlten. Der einfache Mann dagegen hatte sich längst von dieser Sichtweise verabschiedet und einer nüchternen Betrachtungsweise den Vorzug eingeräumt, im schlichten Sinne, am Streit sind immer zwei beteiligt. Und hier wiederum eine kleine persönliche Replik. Freundeskreis, 35 Jahre lang, alles Mögliche zusammengemacht, mit Kindern, mit Ausflüge, war gemeinsam Ferien mal verbracht und so weiter und so fort. Und als ich dann Horst gesagt habe, ich hätte Horst Mahler besucht im Gefängnis, wurde mir das Consilium Apiundi erteilt. Kann man das machen? Wie kann man das? Eine einseitige Schuld gibt es nicht. Wir können also folgern, dem deutschen Volk sollte dieser von seinen monetär gut gefütterten und durch Karriere gelockten Akademikern sorgsam gehegte Schuldkomplex seine gefürchteten schöpferischen Fähigkeiten zum Erliegen gebracht werden. Anders gesagt, dieser sonst in jedem Volke innewohnende, souveräne, gottgewollte Wille zur freien Selbstgestaltung und Entfaltung seiner Kultur sollte sich nie wieder revitalisieren. Dafür sorgten, wie bereits gesagt, diese in unserem Lande amerikanisierten akademischen Kreise. Hierzu ein Schlaglicht. Es sollte eigentlich jedem historisch aufgeweckten Gemüt und Bildungsbürger aufgefallen sein, dass das deutsche Volkslied aus der schulischen und der Alltagsöffentlichkeit systematisch verdrängt wurde. Warum erfuhr es nach dem Zweiten Weltkrieg keinen Anschluss, zum Beispiel an das geschichtsträchtige und den Werkalltag durchziehende und verschönende Liedgut, zum Beispiel der Wandervogelbewegung? Wo sind die Lieder geblieben? Also in Mitteldeutschland, nach dem Krieg, ich bin da groß geworden, eingeschult, wir haben das noch gelernt. Weiß ich. Warum erfuhr es keine Förderung zu einer nachhaltigen Präsenz in Schulen und in der Jugendarbeit, den Universitäten? Bedenken wir, die Volksseele ist innig verschmolzen mit der geschichtlich gewachsenen Volksmusik. Sie verleiht dem Volk die erforderlich schöpferische Kraft zur Erhaltung seiner gottgewollten Volksidentität. Das lässt sich wunderbar an der Geschichte des irischen Volksliedes ablesen, das trotz fürchterlichster Unterdrückung durch die englischen Kolonialherren seine Identität bis zum Befreiungseingang des 20. Jahrhunderts bis jetzt weitgehend erhalten hat. Sehr aufregend ist nun folgende absolut erstaunliche Tatsache. Die Völker dieser Welt schlossen sich trotz weltweiter, permanenter und stereotyper Propaganda auf allen Kanälen der Siegermächte der Verurteilung Nazi-Deutschlands als Verbrechernation nicht an. Warum nicht? Die Antwort könnte so aussehen. Die Großmächte der alten Welt, Spanien, England, Frankreich, Belgien, Holland, hausten mordend und plündernd in ihren Kolonien, auf deren blutsaugerischer, brutaler Ausplünderung ihr heimischer Wohlstand generationenlang beruhte. Sie wissen, dass in Kenia oder in Tansania, ich weiß es nicht ganz genau, haben die Schwarzen ein Museum. gegründet. Und zwar, das hat zwei Hälften. Eine Hälfte deutsche Kolonialpolitik, andere Hälfte englische. Unterschied, Tag und Nacht. Ja. Da sieht man mal, dass die Schwarzen wohl gemerkt haben, dass die Deutschen ihn wohl wollten, und zwar im Sinne Herrschers. Aber da komme ich noch drauf. Ihre Verbrechen in Gestalt von Massakern bei der Niederschlagung von Revolten prägte sich allerdings unvergessen in das kollektive Gedächtnis dieser von ihnen bis aufs Mark geschundenen Völker ein. Die USA taten es den alten europäischen Mächten gleich mit der nahezu vollständigen Ausrottung der nordamerikanischen Indianer. Die Kolonialpolitik der deutschen Reichsregierung gestaltete sich dagegen nachweislich wesentlich fürsorglicher und konstruktiver als die der anderen Kolonialmächte, so das Urteil der betroffenen Völker heute, zum Beispiel in Ostafrika. Ist dies der Grund, warum alle Völker dieser Welt, außer den Regierungen der Alliierten und Israels, nach wie vor ein positives, geradezu liebevolles und schuldfreies Bild von Deutschland pflegen? Sie sind der Meinung, dass Deutschland wegen seiner humanethisch höheren Entwicklung besser dastehe als die Kolonialmächte inklusive Israels, deren völkerrechtswidrige Verbrechen vor und in beiden Weltkriegen und danach unvergessen bis heute ungesühnt sind. Denken wir an Hiroshima und Nagasaki, für die sich diese Mächte bis heute nicht entschuldigten, geschweige denn Entschädigung leisteten. Die weitgehende Duldung der bis heute anhaltenden ethnischen Säuberung Palästinas durch Israel wird von den Völkern dieser Welt wegen des schweigenden Zusehens der ehemaligen Kolonialmächte diesen angelastet. Es ist genau einer dieser Gründe, warum die Flüchtlinge aus den von den USA in Nahost angezettelten Kriege sich in Deutschland menschlich am sichersten aufgehoben fühlen. Weil sich der seit Generationen in den USA austobenden Rassismus in Deutschland so nie zugetragen hat. Denken wir dabei, wie bereits oben erwähnt, an die nahezu vollständige Ausrottung der Indianer oder an die brutale Versklavung der Neger, die bis heute in den USA virulent ist, trotz eines Barack Obamas. Wie die willkürliche Erschießung schwarzer Amerikaner durch weiße Polizisten es zur Genüge beweist. Wir denken aber auch an die nahezu restlose Vernichtung der spirituell hochstehenden Aborigines-Kultur in Australien durch die englischen Kolonisten, weiter an die durch die Engländer angezettelten Opiumkriege in China mit den Millionen von Toten. Hier nun gilt es, ein denkwürdiges historisches Zusammentreffen zu beachten. Als die Kolonialkriege und Ausrottungsorgien durch die Entwicklung von Maschinenwaffen zu Hochform im 19. Jahrhundert aufliefen, bildete sich im Gegensatz dazu in Deutschland das Fundament zu einer höheren geistigen spirituellen Sichtweise heraus. Ihre Verkünder waren Ende des 18. Jahrhunderts bis Mitte des 19. Jahrhunderts das Weimarer Viergestirn. Goethe, Herder, Hegel, Schiller, hinzu gesellten sich Humboldt, Fichte, Schelling, Schlegel, Kant und viele andere. Ein neues Gottesbild, eine neue Weltauffassung, durch die Reformation auf den Weg gebracht, erfasste nicht nur die deutschen Gemüter. Sich im Laufe der Zeit weiterentwickelnd, überschritt es den rein nationaldeutschen Kulturbereich, wozu Österreich und die Schweiz genommen, und trat einen weltweiten Siegeszug an. Überall in der Welt Luthergemeinden. Nach diesem Gottesbild mit seiner neu zum Leuchten gebrachten Christus-Imago gab es kein speziell von Gott auserwähltes Volk mehr, das auf andere Völker verachtend herabblickt und meint, diese schrankenlos ausbeuten und vernichten zu können. Die überall auf der Welt verbreiteten Wildwestromane Karl Mays sind die bildhaftesten und daher moralisch sich über Generationen hin tief in die Seele der jugendlichen deutschen Gemüter einbrennenden Beispiele für Herders Erkenntnis. Die Völker sind die Gedanken Gottes. Weiterhin sorgte für dieses neue Menschen- und Gottesbild überall auf der ganzen Welt späterhin die Einrichtung von Goethe-Instituten, in denen alle Völker dieser Welt mit den Errungenschaften einer universal ausgerichteten deutschen Geisteskultur vertraut gemacht wurden. In diesen Instituten wurden die maßgeblichen Vertreter der deutschen klassischen Literatur der letzten 200 bis 300 Jahre begleitet, von den bis heute noch unübertroffenen Melodien eines Bach, Beethoven, Mozart, Schubert, Wagner, vieler anderer inzwischen weltweit bekannter deutscher Komponisten, deren Werke bis heute irgendwann und irgendwo auf der Welt immer wieder inszeniert und gefeiert werden. Und auf dem Dirigentenpult finden wir dann Dirigenten aus allen Nationen dieser Welt. Dieses neue christuszentrierte Gottesbild geriet nun bereits Ende des 19. Jahrhunderts in das Faden Kreuz der Vertreter des talmudischen Weltbildes. Der deutsche Kaiser hatte versucht, das schwermütige und mit Selbstzweifeln behaftete deutsche Volksgemüt mit Glanz und Gloria, mit Chinderasser Bum-Bum zu lichten nationalen Höhen zu führen. Sein Bemühen endete im Desaster des Versailler Diktates als Folge des Ersten Weltkriegs. Nach dem völkerrechtswidrig die Entente, die durch Blockade einen verorteten Wirtschaftskrieg gegen das deutsche Volk verhängte, der eine Hungerepidemie zur Folge hatte mit Hunderttausenden von Toten aller Altersstufen. Die Hauptbetreiber dieses mörderischen Wirtschaftskrieges gingen damals planvoll davon aus, dass das Versailler Diktat einen zwangsläufigen Marsch in den Zweiten Weltkrieg bewirken würde. Dessen infernalisch ebenfalls von langer Hand geplanten Bombenteppiche durch alliierte Luftgeschwader hatten zum Ziel, die kunstgeschichtlich wertvollen und weltberühmten Stadtzentren Deutschlands restlos auszulöschen, um so die Wiederkehr einer stolzen deutschen Volksidentität zu blockieren. Und nun die Volksseele bis auf ihren Grund zu verletzen, tiefer als es die Veraschung der wunderschönen historischen Stadtkerne Deutschlands vermochte, rief der russische Schriftsteller und gelehrige Schüler Stalins Ilja Ehrenburg über Rundfunk und durch Pamphlete die Rote Armee auf, dazu auf, massenweise deutsche Frauen und Mädchen zu vergewaltigen und zu ermorden. Es geschah millionenfach. Der deutschen Seele und dem deutschen Geist sollte so entehrt der totale emotionale Lebenswille zu einer selbstbestimmten Souveränität und der gedankliche Transport des neuen Gottesbildes zu den Völkern dieser Welt für immer und ewig geraubt werden. An seine Stelle sollte die Baalisierung Deutschlands treten und für alle Zeit manifestiert werden. Baalisierung, das heißt Mammonisierung. Wir müssen uns einmal vorstellen, was das heißt für die Männer. Wenn Frauen vergewaltigt werden, sie konnten ihre Frauen nicht verteidigen, weil sie an der Front waren. Das hat mit dazu beigetragen, dass die Depression sich in den Seelen dieser Männer ausbreitete. Das muss man doch klar sehen. Eine seelische und geistige Verwahrlosung und Vertierung war beabsichtigt. Das war ganz im Sinne des talmudischen Weltbildes, also Jahwes und des Jakobssegens, und sah so aus. Jegliche deutsche Idealisierung im Sinne eines Gemeinsinnes beruht auf einem neuen Gottesbild, wie es Hegel und seine Zeitgenossen erdachte, das allen Völkern dieser Welt galt, sollte einem auf schierem Konsum aufgebauten Weltbild weichen. Alle Medien, wie oben bereits aufgeführt, weitgehend beherrscht und kontrolliert durch die Alliierten, waren angewiesen, pausenlos und überall den amerikanischen Weg, the American Way of Life, zu propagieren. Eine Scheinwelt à la Hollywood sollte über Rundfunk, Printmedien, ich habe das schon erwähnt, später über die Flimmerkisten unaufhörlich die deutschen Gemüter berieseln. Auf diese Weise sollten die Deutschen ihre historisch mit hohen Idealen versehene angestammte Kulturgeschichte in ihrer friedbringenden Bedeutsamkeit für die Völker dieser Welt vergessen. Es sei gemäß dem rassistisch-talmudischen Weltbild beabsichtigt, die Deutschen zu würdelosen, vertierten Kreaturen verkommen zu lassen. Dazu sollte sich erstens eine atheistische, rein materialistisch ausgerichtete Weltanschauung in den deutschen Gemütern und Hirn festsetzen. Als nächstes wurde zweitens die Sexualisierung des Alltages durch Werbung, Film und Literatur zum Teil mit scheinwissenschaftlicher Untermauerung betrieben. Als letztes kam drittens die Schaffung einer Holocaust-Religion hinzu, mit einer stark an das Mittelalter erinnernden Inquisition. Absicht der Holocaust-Religion war die Schaffung eines permanenten Kultes der Schuld, um den deutschen Geistesadler flugunfähig zu halten. Die deutsche Schuld sollte wie ein Betonklotz für alle Zeiten auf den Herzen der Deutschen liegen. Im Herzen Berlins nahm er Gestalt an. Die Deutschen waren für einen von außen angeordneten Kult der Schuld deswegen empfindlicher als die anderen, oben erwähnten exorbitant völkermordenden Nationen, inklusive Israels, weil durch die Reformation und den darauf folgenden deutschen Idealismus sich in einzigartiger Weise ein Gewissen herausgebildet hat, durch das die Völker dieser Welt als die Gedanken Gottes gewürdigt wurden. Die politische und sozial junge Kolonialpolitik Deutschlands hatte sich weitgehend danach ausgerichtet, habe ich bereits schon erwähnt. Während die Alliierten den Schuldkomplex Deutschlands durch vorsätzliche Fälschung der Geschichte, einmal durch bereits erwähnten Aktenvernichtungen, dann durch fortgesetzte Schließung der Archive und vieles mehr krampfhaft pflegten, genießt das deutsche Volk im Ausland, habe ich schon gesagt, der ehemaligen Kolonialvölkern ein hohes, ja liebevolles Ansehen. Von einer Schuldvorzuweisung kann überhaupt gar keine Rede sein. Ein Vorwurf in Richtung deutscher Rassismus wird man vergeblich bei diesen Völkern suchen. Deutschland wird in den Augen dieser Völker als eine in seiner Geschichte nachgewiesene bewährte und gerechte Ordnungsmacht angesehen, deren Beispiel es nachzueifern gilt. Zum Beispiel in Indonesien ist es so, dass dort in den Familien heißt, wenn die Kinder etwas unordentlich sind, seid doch mal ein bisschen mehr deutsch. Angesichts dieses positiven Ansehens Deutschlands in der Welt, bei den nach wie vor von den Alliierten durch Kriege geschundenen Völkern, wäre es unklug, der Willkommenskultur schroff den Rücken zu kehren. Unklug wäre es aber auch, durch eine ungesteuerte, blinde Gutmenschen-Willkommenskultur alles in ein Chaos laufen zu lassen, an dessen Ende ein endloser Bürgerkrieg zu befürchten ist, der das Ansehen Deutschlands restlos zerstören würde. Dies allerdings wäre ganz im Sinne des talmudisch ausgerichteten Weltbildes und dessen global vernetzten Vertreter. Anders gesagt, der überstaatlichen Mächte und der von diesen krakenhaft beherrschten USA und England. Natürlich auch im Sinne einer Reihe unserer antideutschen, offen oder versteckt rassistischen, emotionalisierten Spitzenpolitiker als willfährige Vasallen der USA. Mit der Auslöschung Deutschlands befände sich dann der Jakobssegen wieder in der Vorderhand und Satan trüge den Sieg über die Völker dieser Welt davon. Das ist die Absicht eigentlich. Da hat er schon Horst Mahler darauf aufmerksam gemacht. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass es diese Mächte gibt, diese bösen Mächte. Die werden im Neuen Testament als Archon betrachtet. Ganz klar so genannt. Ihre Versklavung und Vernichtung stünde dann nichts mehr in Bewegung, also der gesamten Weltbevölkerung. Um dieser global in Szene gesetzten Versklavung wirksam begegnen zu können, bedarf es eines erstarkenden Selbstbewusstseins des deutschen Volkes. Wir sind also aufgerufen, aufgrund unserer Geistesgeschichte, dieser Satanisierung uns entgegenzustellen. Mit allen Kräften, die wir haben. Das wünschen sich die Völker dieser Erde, von Deutschland, damit der alle Völker befreiende Esau-Segen zum Zuge kommen kann. Was der Esau-Segen ist, das wissen Sie. Ja? Das Joch von sich werfen. Ja. Ich bin ja ein paar Leuten, die auch Bücher lesen. Ganz einfach. Das aber durch Jakob, durch Lüge entstanden. Nicht nur für die Deutschen, sondern auch für die Völker dieser Welt gilt es. den deutschen Gemeinsinn mit eigener souveräner Gedankenkraft neu zu beleben und gleichzeitig des Schachers in uns bewusst zu werden und ihn in die ihm gebührenden Schranken zu weisen. Dessen Gedanke auch von Horst Mahler aus seinem Buch, in der Wanderschaft, da sagt er, wir müssen einfach auch wissen, dass wir auch Schacher sind und dass wir uns eben diesen ganzen Mechanismen beugen. Wir müssen, es gibt den Satan und es gibt die Feigheit. Es gibt alles, das gibt ist das schlimmste Übel. Ja. Und deswegen heißt es, wir müssen uns wieder zurück sozusagen zu dem, was im deutschen Idealismus letztendlich von der Reformation angestoßen ist. Ja? Wenn man das geistesgeschichtlich betrachtet. Im deutschen Idealismus so wunderbar herausgestellt worden ist, diese Dinge neu zu begreifen, neu zu leben, das wäre denn unsere Aufgabe. Meine Damen und Herren, ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, meine Botschaft hat Sie erreicht. Ja? Und dann muss man mal sehen, was draus wird. So.